Die Stachelschweine live im Europa Center Berlin. Und vor 20 Jahren war alles vorbei. Mit Beate Hasenau, Inge Wolfberg, Wolfgang Gruner, Wilfried Herbst, Günther Fitzmann, Achim Striezel, Rolf Ulrich. Unter anderem mit Im Bunker der Reichskanzlei, Früher kam die Bildung, Robert Lemkes Rateteam. So, nun Bühne frei für die Stachelschweine. Viel Spaß dabei, wünscht euch euer Coldwink. Dann ist also der nächste Reichsparteitag auf Helgoland. Wie sagte der Führer immer so treffend, ich höre grundsätzlich 12:05 auf. Ich nehme an, seine Uhr ist nachgegangen. Das am Tag der deutschen Arbeit. Ja, aber ganze Arbeit. Ein tausendjähriges Reich in 147 Monaten. Wo ist der Dönitz eigentlich? In Flensburg. Flensburg? Da möchte ich jetzt auch sein. Da haben wir mal einen Film gedreht, Außenaufnahmen mit der Söderbaum. Sie verstehen, muss die am Wasser sein. Warum nur zwei Meldungen? Die Armee Wenck hat sich im Raum Potsdam planmäßig aufgelöst. Der russische Angriff ist im Foyer vom Kaiser aufstecken geblieben. Auch planmäßig. Kaiserhof? Das sind doch bis hier zur Reichskanzlei höchstens 250 Meter, Oberst. Mit anderen Worten, können Sie eigentlich Russisch? Dieser Wenk schafft mich, löst sich auf im Raum Potsdam. Wohl zur Baumblüte nach Werder, was? Ja, Werder. Werder haben wir auch mal einen Film gedreht. Außenaufnahme mit so einem jungen Nachwuchsschauspieler, Kurt Jürgens. Kurt war mir besoffen. Meter, sagten Sie? Ja. Hängt hier nicht irgendwo noch der Frack von Hitler aus der Garnisonkirche? Sagen Sie mal, Oberst. Wollen Sie sich etwa... Wollen Sie etwa nicht? Schon, aber nur wenn er mal Gruppenführer... Ja, völlig Ihrer Meinung. Wie meinen Sie das? Was? So wie Sie sagten. Wenn man von hier aus wenigstens noch nach Tempelhof käme. Richtig. Startet jetzt gar keine Maschine mehr. Also, nicht doch, ins Ufergelände. Also, ich kenne da einen Maskenbildner, wenn der richtig in Fahrt ist, da gehen Sie als Stalin nach Hause. Also auch unserer Meinung. Ja, aber natürlich. Na, wir vom Propagandaministerium haben doch schon 1938 gewusst, wenn der Werner von Braun das mit den Raketen nicht schafft, dann nützen uns auch die Rassengesetze von Globke nichts. Ach nee. Das hast du also gewusst? Hast du mir selbst im Salon Kitty nichts von gesagt? Ja. Wenn ich alles gesagt hätte, was ich gewusst habe, dann wäre Goebbels 1938 aus der Partei ausgetreten. Obergruppenführer meldet Besuch einer jungen Dame. Hanna Reitsch? Nein, ohne Augen. Entschuldigen Sie vielmals, meine Herren. Ist hier vielleicht irgendwo die Hochzeit vom Führer? Ich bin nämlich eine Klassenkameradin von Eva. Sie hat mich eingeladen zum Polterheim. Der war schon. Wo kommen Sie denn her? Na, aus Wiesbaden. Bis zur Elbe nahm ich einen amerikanischen Panzer, ab Elbe einen deutschen und ab Potsdam hat mich der Chauffeur von Walter Ulbricht geschleust. Wer ist denn Walter Ulbricht? Na, den werden Sie noch kennenlernen. So stehen Sie mal hier rum wie ein SS-Mann. Seien Sie mal Mensch, nehmen Sie einen Mantel ab. Gestatten, Obergruppenführer Lodigkeit, rechte Hand von Kaltenbrunner. Nee. Oberst Kretschmer, rechte Hand von Gallern. Stadtführer Eichheim, rechte Hand von Bohrmann. Reichskulturreferent Kreisler, rechte Hand von Goebbels. Linke, Karl-Heinz, linke. Du weißt, die rechte hält er sich immer frei, seitdem er die Ohrfeige von Gustav Fröhlich bekommen hat. Übrigens, ich heiße Schlettstädter. Nett. Erika Schlettstädter. Sehr nett. Oh, danke schön. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass hier noch so eine Bombenstimmung herrscht. Aber wo ist denn nur eigentlich Eva und der, ich meine der Führer? Die sind im Garten. Bei dem Wetter? Ja, sehen Sie, liebes Fräulein, Schlettstädter, sehen Sie mal, das ist doch so, der Führer hatte es in letzter Zeit so mit den Teppichen, ja, und beim letzten Bombenteppich hat er gesagt, nach der Hochzeit wird ins Gras gebissen. War denn die Hochzeit schon? Ja, mit anderen Worten, militärisch gesprochen, Hochzeit vorbei, kamen wir alle, Ehepaar tot. Prösterchen. Prösterchen. Naja, ich habe ja schon immer zu Eva gesagt, der Adolf ist nicht der richtige Mann für dich. Erstens trägt er einen Bart, zweitens ist er Österreicher und drittens erotisch gesehen. Also ich weiß nicht, der lässt sich so viel mit Hunden fotografieren. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie die Ausweise und Soldbücher vernichten wollten? Na ja, Felix, bitte sammle mal ein. Natürlich. Bitte vergessen Sie nicht den 5-Uhr-Tee bei Reichsleiter Bormann. Das ist sehr wichtig. Heute werden die Zyankali-Kapseln verteilt. Was? Bormann ist noch da? Der geht doch von jeder Gesellschaft als Letzter. Sag mal, Karl-Heinz, du bist immer noch katholisch? Na, einer vom Sicherheitsdienst musste doch die Verbindung zum Vatikan aufrechterhalten. Übrigens, meine Herren, die Weine bei Pius, hervorragend. Ja, meine Herrschaft, mir kann auch nicht sehr viel passieren. Mein Großvater mütterlicherseits war Jude. Meine Herren, Bange machen gilt nicht. Offiziere werden immer gebraucht. Übrigens, meine Herren, wenn ich vielleicht irgendeinem von Ihnen helfen dürfte. Ich habe mich nämlich auf dem Weg zur Elbe mit dem amerikanischen Panzerführer verlobt. Ach. Naja, pro forma natürlich. Man weiß doch nie, wie es kommt, nicht? Also was mich betrifft, mir kann überhaupt gar nichts passieren. Mich findet nämlich überhaupt gar keiner. Meine Herrschaften halten sich fest, ich heiße überhaupt gar nicht Eichheim. Wie heißen Sie denn? Karl Winter. Aber 1933 habe ich mir gesagt, wer weiß, was du alles unterschreiben musst. Und habe mich offiziell umbenennen lassen unter dem Motto, was der Eichheim unterschreibt, braucht der Winter später nicht zu verantworten. Das ist aber eine schöne Chuzpe. Ja, meine Herren, da Sie nun alle die Katze aus dem Sack lassen, kann ich ja auch meine Gartenlaube öffnen. Ich habe seit 4 Jahren einen eigenen SPD-Mann im Gerät schuppen. Gute. Ja, seit der Invasion kriegt er von mir die doppelte Ration. Dankeschön. Ich gehe mal ein kleines Feuer machen. Kätzchen, bring uns mal anstatt der Zyankali-Kapseln die Soldbücher der 5 abgeschossenen englischen Piloten. Gern. Obergruppenführer, bitte melden zu dürfen. In mir bricht deine Welt zusammen. Hm? Junger Mann, du seist mal nicht so egozentrisch. Meins in mir nicht. Ich habe halb Louvre zu Hause. Ich war voller Idealismus. Das waren wir doch alle. Wir Deutsche sind doch das auserwählte Volk der Erde. Ich habe doch geglaubt. Das haben wir ja alle. Ich war doch überzeugt. Wir waren hier teilweise auch. Uns kann doch die Vorsehung nicht einfach so fallen lassen. Vorsehung, Vorsehung, in Vorsehung her. Ich habe schon so Pius gesagt. Am wohlsten fühlt man sich nach der Beichte. Ja. Siehst doch, es kann überhaupt nur einer siegen und das sind wir. Unsere Meinung ist auf den Putz. Ein gut geführter Krieg ist wie ein großes Symphonieorchester. Wir fordern einen guten Dirigenten. Wenn ich Hitler dirigiert hätte, sondern der deutsche Generalstab, dann sähe es heute anders aus. Ich bleibe dem Führer treu bis in den Tod. Der ist noch tot, nehmen Sie Vernunft an. Der Eid ist erloschen. Jetzt heißt es wohl oder übel mit der Demokratie leben. Ein Herr Adenauer hat angerufen und fragt, ob er Köln übernehmen kann. Wer ist denn Adenauer? Na, den werden Sie doch kennenlernen. Hier sind Ihre Ausweise. Nein, ich kapituliere nicht. Mein Vater war im NSKK, meine Mutter in der NSV, meine Schwester im Lebensborn, ich war auf der Augsburg. Muss ja ein schönes Familienleben gewesen sein. Jawohl, das war's auch. Und darum gehe ich jetzt an die Front. Gehen Sie nicht durchs Badezimmer, da sitzt der russische Beobachter. Obergruppenführer, melde mich ab. Ein Volk, ein Reich, ein... Dönitz! Zieh rein! Also mit dem nimmst du mal ein schlimmes Ende. Meine Herren, die Ausweise haben Sie, dann wollen wir mal. Wie kommen denn hier raus, Würdigkeit? Durch den Notausgang. Wo führt ihr hin? In die Gedächtniskirche. Na und? Das ist das schwedische Rote Kreuz und verteilt Knäckebrot. Na und? Wer 3 Pakete Knäckebrot gegessen hat, kriegt eine Rote Kreuzbinde gratis. Ah, dann nehme ich mir noch eine Flasche Cognac mit Knäckebrot Staub zu. Eine Frage noch. Wann treffen wir uns wieder? Und wir sagen heute in 20 Jahren, Dienstag 21.30 Uhr. Meine Damen und Herren, alles klar? Toll! Wo ist Hitler? Im Garten. Das Spiel ist aus. Jetzt heißt es gut verlieren. ein Königreich für 5 Jahre versteckt. Es war auch dumm, sich so zu engagieren. Wo ist der Geist, der uns beseelte? Weg. Was? Mein Gewissen? Das ist völlig rein. Ich habe es nie benutzt. Es hat sich nicht ergeben. Euer Schicksal wird es eben sein, brav neben mir, dem Kado-Kunsche Wolf, zu leben. Was wir getan, das wird recht bald verblassen, weil hier die Menschen sehr vergesslich sind. Verstehen wird man uns und keiner wird uns hassen. Das heißt Gerechtigkeit, die ist zum Glück ja blind. Wer will in 20 Jahren noch von Dachau hören, dann ist auch Auschwitz nur ein Wort wie Langemark. Auf Danzigs Rechte wird man wieder schwören. Und auf dem Berghof nimmt man Eintritt. 1 Mark. Man wird die alten Orden wieder tragen. Bei Marschmusik, da strafft sich wieder das Gebein. Ein Jude wird uns auch in Zukunft nicht behagen. Und Schuld an allem, das werden die anderen sein. Dann ist auch Stalingrad vergessen. Vielleicht heißt diese Stadt dann anders schon. Wir werden nichts wissen wollen von Nazis und Prozessen. So ein Prozess beschmutzt die eigene Nation. Nun ja, die Zeit, die lässt noch auf sich warten. Jetzt sind wir erstmal alle vogelfrei. Doch später, wenn wir wieder starten, da sagen wir beim Zuspielen der Karten, Kameraden, und vor 20 Jahren war alles vorbei. Glauben Sie es mir, es gibt Soldaten in der Bundeswehr, die rechnen Ungarn zur NATO und Norwegen zum Warschauer Pakt. Stellen Sie sich vor, das geht mal los, nicht auszudenken. Ja, entsetzlich, Herr Sommer. Damit zieht eine Einheit der Bundeswehr in Budapest Quartier und merkt gar nicht, dass sie in Gefangenschaft ist. Was? Ja, da kann ich mal meinen, es könnte wieder losgehen. Also, solange sich die Staaten nur Lehrer für 600 Mark leisten können, bleiben die Völker so dämlich, dass sie sich Kriege für 600 Milliarden leisten müssen. Gott sei Dank. Also, was ist in Paris? Ja, unser ganzer Schlag. Neulich kam der Trentner, ist ja mal noch der Alte. Sagt der Trentner doch zu de Gaulle, Mon General, sagt gern, ärgern Sie sich nicht über Schröder, der hat bei uns sowieso nichts zu sagen. Das ist bei Ihnen in der NATO immer so lustig. Was glauben Sie, was wir neulich gelacht haben, als de Gaulle seine alten Waffen aus dem Algerienkrieg aussortierte und an uns verkaufte? Ich habe gesagt, Mon Président, habe ich gesagt, Sie haben doch immer den richtigen Riecher. Wo liegt denn da der Witz? Die werden wir nur in Israel nicht mehr los. Ach so, oh, das ist gut. Das ist gut, darf ich mir das gleich mal notieren, ja. Wir drehen nämlich gerade einen Film, ich schreibe das Drehbuch, ja. The Germans und the Congo Front, ne? Ja. Mit Billy Mo als Schombe in der Hauptrolle, ne? Außenaufnahmen im Botanischen Garten schlägt jeden Karl May. Komm. Was denn, sagen Sie, Sie schreiben Drehbücher? Ja, natürlich. Ist das nicht furchtbar schwer? Hören Sie mal kurz mal, ich habe doch damals die ganzen Duplikate der Ufer-Drehbücher nach Baden-Weiler verlagert. Ja, wenn jetzt einer anruft und möchte einen Film über Rassenprobleme in Entwicklungsländern, dann greife ich in die Uferspitzenkiste, nehme Jud Süß, mische ihn mit Rom Krüger, einen kleinen Schuss Kampfgeschwader Lützo dazu und nenne das ganze Bomben auf Jerusalem. Ich habe den Film schon 3-mal nach Arabien verkauft, Nasser will ihn jetzt in Farbe. Wer lässt die Truppen hier allein? Der Staatssekretär aus Bonn am Rhein. Eichheim! Also mit Ihnen hätte ich ja wirklich nicht mehr gerechnet. Ja, das habe ich damals in Klopke auch gesagt. Psst, der heißt doch gar nicht Eichheim. Der Eichheim. Nee, also das mit dem Winter, das habe ich nur bis 1955 durchgehalten. Dann musste ich mich wieder Eichheim nennen, sonst hätte ich den Posten in Bonn gar nicht bekommen. Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn da so zurecht? Gut, ausgesprochen gut. Adenauer hat oft zu mir gesagt, mein lieber Eichheim, solche Männer wie Sie zählen mehr und die Demokratie wäre nicht so anfällig. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. Darf ich das vielleicht mal notieren? Wir drehen nämlich gerade einen Film, wissen Sie, fürs Fernsehen, ja, über den ersten Teil seiner Memoiren. Ich schreibe das Drehbuch. Was denn? Sie schreiben Drehbücher? Ja, kann man denn davon leben? Ja, mir gehört das Flughafenrestaurant in Frankfurt. Darf ich noch mal nachreichen, meine Herren? Ja, nachreichen ist gut. Ich habe noch eins gehabt. Komm mal vor, wie der Kandidat vom Bundeshaus. Ja. Mit, Herr Winter. Eichheim. Oh, Verzeihung, Herr Eichheim. Merkwürdiger Mensch, was? Woher kannte der meinen alten Namen? Der Spiegelleser. Na, Herr Staatssekretär, wie gefällt es Ihnen bei mir? Großartig, großartig. Nee, Frau, vielleicht etwas zu amerikanisch. Wissen Sie, wir vom gesamtdeutschen Ministerium würden sagen, es fehlt etwas die Atmosphäre der Wiedervereinigung. Ach, Sie meinen so ein bisschen Oder-Neiße im Vorgarten? Bitte schön. Ja, also Jimmy, my husband, mein Mann, sagt immer, also der jetzt im Einsatz in Saigon sitzt, der sagt immer, Korea, Formosa, Vietnam, Laos, Berlin, gut. Aber Wiedervereinigung, na, man muss doch die Kirche im Dorf lassen, nicht? Ja, richtig, man muss die Kirche im Dorf lassen. Wir haben neulich einen Film gedreht, der Pfarrer von Buchenwald, ja, also, ich habe das Drehbuch geschrieben, hat es ja sehr schwer, musste mir auf jeden Fall Spitzenfilme zusammenwerfen, ne, ja. Sag ich, die sind ja so pingelig. Der Konstantin-Verleiher hat mir den Film so zerschnitten, der Pfarrer kam nie nach Buchenwald. Sie schreiben Drehbücher? Ja. Kann man denn davon leben? Ich habe den neuen 600er finanziert. Oh. Ja. Nur auf ein Viertelstündchen wollte unser Versprechen einlösen. Bin auf dem Weg von Erlach zu Brandt, anschließend zum Frühstück bei Wenzel Jaksch und übermorgen fliege ich mit der Fraktion zum Vatikan. Oh ja. Unsere kleine Sozialdemokratin vom Führerbunker zum Godesberg. Ich bitte Platz zu behalten und die Vergangenheit aus dem Spiel zu lassen. Na, wo haben Sie denn Ihren Humor gelassen? Ja, den stopft der Herbert Wehner jeden Morgen in die Pfeife. Na, wo ist denn die kleine Verschwörerbande aus der Reichskanzlei? Logischkeit! Ja, das ist er. Mit der Bibel in der Hand kommt man durch das ganze Land. Ist das eine Freude? Sagen Sie mal, kommen Sie aus der Kirche? Nein, aus meinem Verlag. Was? Aus meinem Verlag. Wie bitte? Lodigkeit Verlag St. Georg Münster. Katholische Schriften, Spezialität Bibel. Und hier, gnädige Frau, anstatt Blumen, die Luxusausgabe des Bestsellers meines Verlages, Pergament, Golddruck, Rokoeinband. Hier noch 5 Stück ausgegeben. Wer sind denn die 5 Heiligen? Adenauer, Oetker, Müdemann, Blatzheim und der russische Botschafter. Aber Karl-Heinz, du bist ja immer noch der alte Knaller. Vom Rosenberg zum Rosenkranz, wa? Aber wie bist du denn ausgerechnet auf die Idee gekommen, Bibel zu drucken? Felix, als ich damals mit Bohrmann in der Gedächtniskirche saß und Knäckebrot knabberte, da sagte Martin zu mir, Karl-Heinz, die Zukunft liegt im Himmel, nichts wie rein in die Kirche, da bist du sicher. Also bin ich in ein bayerisches Kloster gegangen, bei gegebener Zeit wieder raus. Naja, von der CSU kannte ich fast alle, den Rest kannte ich von früher. Wenn ich gewollt hätte, ich wäre heute Ministerpräsident. Schade, schade, dass Sie es nicht geworden sind. Wissen Sie, wir vom gesamtdeutschen Ministerium könnten Männer mit Klostererfahrung sehr gut gebrauchen. Leider, leider, uns schickt man immer nur Flüchtlinge aus Zwickau. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum ausgerechnet Bibel. Mit der kann einem nie etwas passieren, meine liebe Ute. Mit der Bibel, wie ich sie verstehe und wie ich sie drucke, kann man alles begründen. Todesstrafe, Obrigkeit, Staat, Klassenunterschiede, Kapitalausbeutung, Menschenverdummung, Kriege, alles. Fehlen nur noch die Atomwaffen, aber das kriegen wir auch noch hin. Prost. Oder Prost. Schwache Nerven, wen? Wohl nie Soldat gewesen, was? Doch, Herr General. Ich war der persönliche Melder von Herrn Lodigkeit. Ach, der SS-Mann in der Reichskanzlei an der Tür. Der, von dem ich gesagt habe, mit dem nimmst du nochmal ein schlimmes Ende. Junger Mann, wären Sie damals mitgekommen in die Gedächtniskirche, dann wären Sie heute nicht Aushilfskellner. Zumindest in einem Hotel im Tessin. Wie ist es Ihnen in der Gang? Beschissen. Verzeihung, aber viel besser war es nicht. Raus aus dem Bunker. Weil ich keine Munition mehr hatte, kam ich in Gefangenschaft. Weil ich in der SS war, kam ich nach Sibirien. Weil ich kräftig war, kam ich ins Bergwerk. Weil ich gut gearbeitet habe, hat man sich um mich gerissen. Ich kam von einem Bergwerk ins andere, ich kenne halb Sibirien von unten. Weil ich jung war, hat man mich 10 Jahre behalten. Weil ich aus Neuruppin kam, wurde ich in die DDR entlassen. Weil ich aus Russland kam, wurde ich Funktionär. Weil ich zu offen war, kam ich hinter geschlossene Türen. Weil ich denen auf die Dauer zu unbequem wurde, hat man mich in die Volksarmee gesteckt. Weil ich an der Grenze Dienst hatte, bin ich in den Westen getürmt. Aber da ich nun aus dem Osten kam, Russland, Funktionär, Volksarmee, da sagte der im Aufnahmelager, mit der Vergangenheit werden Sie wohl hier keine Zukunft haben. Ich gehe jetzt den Kaviar aufmachen. Tja, wie sagt unser Reichsmarschall Göring bei Kriegsbeginn, wenn wir diesen Krieg verlieren, möge uns der Himmel gnädig sein. Nun wohl, uns war er gnädig. Prost. Amen. Oder Amen. Wir sind noch mal davon gekommen, die 20 Jahre blieben wir verschont. Uns hat man die Vergangenheit nicht krumm genommen. Im Gegenteil, wir haben von rechts und links genommen. Bei uns hat die Vergangenheit gelohnt. Nur wer hoch spielt, der kann auch hoch gewinnen und die Vergangenheit von vorn beginnen. Wer niedrig spielt, der bleibt für immer dumm. Dem nimmt man selbst die Zukunft krumm. Uns geht es gut, der Herr gibt es den Seinen. Mit der Vergangenheit sind wir im Reinen. Uns hat die ganze Welt, nur Deutschland nicht erkannt. Drum bleiben wir ein zweigeteiltes Land. Wir sind jetzt alle Demokraten, denn Demokrat sein ist jetzt up to date. Wir sind fast demokratischer als in den Staaten. Wir würden unsere eigenen Neger nie verraten. Wir nehmen nur Kommunisten ins Gebet. Wie es auch ist, wie es auch immer sei. Vor 20 Jahren war alles vorbei. Es war, wie es ist, wie es kommen kann. Vor 20 Jahren fing es alles an. Und Sie können sagen, was Sie wollen. Die Autobahn, der Arbeitsdienst, der Volkswagen. Auf die Idee muss erst mal einer kommen. Früher kam die Bildung durch den Staat, heute kommt sie durch den Apparat. Und auch Vortrag, Oper, Unterhaltung ist ja nur eine Schaltung am Kanal. Was uns keiner mehr verbieten kann, das deutsche Volk hat die Latschen an. Und sitzt leicht verblendet neben Bierpullen, Salzbrezeln und Wurststullen, fernseht treu. Chemik! Ah! Höpfner! Oh! Kardinal Döpfner! Oh! Winter, Karte und der Duft der großen, weiten Welt. Welcher linke Hund hat mein Bier geklaut? Kinder, seid doch endlich still und quatscht doch nicht so laut! Die Lottozahl! 2? 12? 14? 23? 38? 40! Scheiße! Jetzt kommen noch 2 Stunden Fußball, Boxen und ein längeres Tanzturnier. Morgen früh, da bin ich wieder müde. Denn der Abend geht bestimmt bis 4. In der Stunde sag ich so, jetzt reicht's mir. Ist ja gar nicht wichtig. Hoffentlich reicht's Bier. Ein Tag zum Abend vom Schirm ist wundervoll. So wundervoll wird stets gesagt. Man hat dabei täglich auch die Bude voll. Mich fragt, da hat die Witwe Ballen die ganze Stufe Qualm und jeder braucht ne Brille, kein Rot geklagt, ja. Und dann ist Fernsehen noch herrlich, inhaltsvoll, inhaltsvoll, so unter uns gesagt. Unter uns gesagt, Bundesaußenminister Gerhard Schröder ist gerade in Köln-Bahn gelandet. Ha. Bundesaußenminister, was halten Sie von der Außenpolitik? Ja, also das ist eine sehr defizile und vielschichtige Frage. Aber im Gegensatz zum Herrn Bundeskanzler halte ich von der Außenpolitik sehr viel, sehr viel. Ja, ja. Oder möchten Sie lieber wieder Innenminister sein? Gottes Willen, da hätte ich ja wieder die ganze Bundesrepublik gegen mich, jetzt nur meine eigenen Freunde. Wie, Herr Bundesaußenminister, sehen Sie Ihre Zukunft? Rosig, äußerst rosig. Sehen Sie mal, als ich 1961 Außenminister für die Bundesrepublik wurde, fand in unserem Außenministerium ein Empfang der Honoration der Benelux-Länder statt. Da sagte mir ein Nuntius aus Luxemburg, Herr Bundesaußenminister, sagte er, Sie sind ja so zugeknöpft. Da erwiderte ich ihm, kommen Sie mal auf Sylt, da bin ich völlig offen. Herr Bundesaußenminister, das meinen Sie wirklich? Absolut, absolut. Sehen Sie mal, wenn Sie so in der würzigen Seeluft bei Windstärke 6, 7 oder auch 12 liegen, dann aufstehen und sich in den sausenden Westwind stellen, also den Osten hinter sich haben, dann brauchen Sie Rückgrat, sonst fallen Sie um. Wer zählt beim Fernsehen Ämter und die Posten, die Bürokraten, die nichts von verstehen? Wer zählt all die verwirtschafteten Kosten? Wer zählt die Zeit, die nutzlos sie verdrehen? Aber schön ist es doch, aber schön ist es doch. Die 5 Mark gebe ich gerne und ab. Denn ich weiß ja genau, 100.000 genau, haben endlich dadurch einen Job. Aber was sie dort tun, viel zu viele dort tun. Wenn das Haus sie am Morgen betreten, das ist keinem bekannt, nicht mal dem Intendant. Meistens holen sie nur ihre Moneten. Wer zählt beim Fernsehen Ämter und die Posten? Wer weiß schon, wer mit wem ist wo intim? Und wer kennt die, die langsam dort verrosten? Ja, ja, das rennt nicht mal Roberts Rateteam. Also Kinder, das war ganz wunderbar, wie ihr die Berufe geraten habt. Das sagen wir fundig. So, und jetzt kommen wir zum Schluss von der Sendung. Ich bitte euch jetzt mal die Masken abzusetzen. Wir haben die Prominenten des heutigen Abends bereits draußen. So, ich möchte ja fragen, kann einer noch was sehen? Also ich sehe schwarz. Ja, das ist genau gut. So. Also wollen wir mal die Prominenten des heutigen Abends reinlassen, gell? Wer mag es sein? Fragt Robert Lemke sein Rateteam, als er als Prominenten den Staatsratsvorsitzenden der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, auf die Bühne der Stachelschweine geholt hat. Nach scheint es ein Komiker zu sein. Hallo, grüß Gott, Sie kennen unsere Spielregeln. Sie dürfen nichts reden, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Überhaupt nichts sagen, damit Sie uns nicht verraten. Gell? Verraten, wer Sie sind. Ich werde dann für Sie antworten. So, also wollen wir anfangen. Ich glaube, die Annette beginnt, gell? Sind Sie Deutsche? Die Frage müssen wir verneinen, gell? Ich glaube, jetzt ist die Marianne dran, gell? Bitte, Marianne. Leben Sie in Deutschland? Ja. Also, die Frage klammern wir aus. Gehe ich richtig in der Annahme, wenn ich Sie frage, Sind Sie ein Ausländer, der vorübergehend in Deutschland lebt und gebrochen Deutsch spricht? Ja. Dann sind Sie Chris Howland. Nein, nein. Aber gehe ich recht in der Annahme, dass Sie durch Fernsehen und Funk erst bekannt geworden sind? Ja. Sind Ihre Sendungen beliebt? Nein. Sind Sie Peter Frankenfeld? Nein. Ja, also... Ja, Marianne? Stehen Sie auf der Bühne. Spielen Sie Theater. Genau, da können wir ja sagen, was? Habe ich Sie vielleicht kürzlich im Bonner Stadttheater in den Räumern als Kanaille gesehen? Nein, nein. Oder auf der Leipziger Messe als Konferencier? Nein, aber sagen wir mal, da liegt es. Dann sind Sie also nur ein sogenannter Conferencier. Jein. Dann sind Sie doch nicht etwa Walter Ulbricht. Ja. Na sowas, na sowas. Also, das ist der erste Staatsanwalt, der mich erkannt hat. Saubere Leinwand. Ach, sind Sie Omo-Reporterin? Nein, nein, wir fordern eine saubere Leinwand. Ja, meine Bettwäsche ist weiß. Liebe gnädige Frau, es handelt sich hier nicht um Bettwäsche, sondern um Filmleinwand. Wieso ist die schmutzig? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie die aussieht. Wieso habe ich bis jetzt noch nichts davon gemerkt? Weil sie noch niemand darauf aufmerksam gemacht hat. Weil noch keiner zu ihnen gesagt hat, Blick hin, mit offenen Augen. Und du wirst sehen, die Sünde, die Fleischeslust, das Obszöne, alles feiert Triumphe. Im Film, im Fernsehen, auf der Bühne, in der Literatur. Ach nee. Ach ja. Was denn auch hier bei uns in Winsen an der Luhe? Jawohl, auch hier. Oh, jetzt weiß ich auch, warum Lady Chatterley und Fanny Hill in der Leihbücherei immer vergriffen sind. Sehen Sie? Und die müssen wir säubern. Die Leihbücherei? Ja, ja, die auch. Aber ansonsten alles, die gesamte Literatur, alles. Sehen Sie, unser Bundeskanzler hat neulich erst gesagt, ich kann diese unappetitlichen Entartungserscheinungen in der modernen Kunst nicht mehr ertragen. Da geht mir der Hut hoch. Oder besser die Zigarre aus, wie er sagte. Ja. Muss er sie wieder anstecken? Ja, richtig. Auf den Scheiterhaufen mit dem Schund und Schmutz dann angezündet. Die Zigarre? Nein, nein, die Bücher. Ach so. Liebe gnädige Frau, bemerken Sie denn nicht den Verfall der Sitten? Die Diktatur der Unmoral? Na, man kommt sich doch manchmal vor wie im alten Rom. Schlimmer als im Schweigen kann es doch im Kolosseum auch nicht zugegangen sein. Also bitte unterschreiben Sie jetzt. Wir müssen wieder die moderne Kunst zu Felde ziehen. Was denn wieder? Schon wieder? Ja, natürlich. Nehmen Sie doch nur mal die Erscheinungen bei Böll und Grass. Ja, dagegen sind doch Romane von Heinrich Heine oder Tucholsky wie Rilkes Kornett. Oh ja. Ja, oh, oder die Musiken von Schönberg und Hindemith. Na, da wissen wir doch, was wir an unserem guten alten Herrn Sneal weggeworfen haben. Oh ja. Weg von den 12 Tönen, zurück zum guten alten deutschen Kammerton A. Ja, zurück zur guten deutschen alten Kunst. Zum alten Haus der deutschen Kunst. Ach ja, wissen Sie, früher war das ja auch alles ganz anders. Wenn man früher in ein Theater ging oder in ein Kino oder ein Buch las, da wusste man doch, hier lebt in einem gesunden Körper ein gesunder Geist. Ach ja, nicht? Das waren saubere Zeiten. Sauber. Also bitte unterschreiben Sie jetzt. Wir werden dann auch für Sie entscheiden, was sauber ist. Ja, könnte ich das nicht vielleicht selbst? Nein. Na, alt genug wäre ich ja. Wenn Sie gar nicht alt genug wären, dazu brauchen wir doch Erfahrung. Ja, die hätte ich auch, ich habe 3 Kinder. Das ist die Praxis, aber theoretisch. Bitte unterschreiben Sie jetzt. Also wenn ich das jetzt hier unterschreibe, ja, dann wird das gesamte deutsche Volk wieder gesund und sauber? Ja, sicher, sicher. In Bonn haben schon 100.000 unterschrieben und in Berlin schon 624. Ja. Und außerdem steht hinter dieser Aktion unser Bundespräsident Heinrich Lübke. Wie schön. Ja. Und geführt wird diese Aktion von Professor Adolf Süsterhin. Wer ist denn das? Was denn, kennen Sie nicht? Nein. Ja, der führt auch die Aktion Todesstrafe. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber das richtet sich doch hoffentlich nicht gegen James Bond. Also das müsste ich ablehnen. Nein, wissen Sie, wie der aussieht, was der für Unterwäsche trägt. Nein! Wie der liebt, wie der mordet und das mit Genehmigung der Regierung. Also das finde ich sauber, sauber. Ihr fällt nicht unter unsere Aktion. Diese Filme wirken ja aufbauen. Das ist schön. Darf ich jetzt bitten? Ja, geben Sie her. Das möchte ich sehen, was ich nicht unterschreibe. Chef? Ach, Moment! Ja, bitte? Was habe ich denn unterschrieben? Entschuldigen Sie, bitte Sie hier. Darf ich mal? Unser gesamtes öffentliches Leben gleicht heute einem Treibhaus sexueller Vorstellungen und Reize. Wenn wir die Jugend nicht aus dem Morast ihrer heutigen Umgebung herausheben, wird sie in demselben untersinken. Ein wundervoller Satz. Hat den Ludwig Erhard gesagt? Nein. Unser Bundespräsident? Nein. Professor Süsterhin? Nein. Ja, wer dann? Adolf Hitler, Mein Kampf. Zweites deutsches Fernsehen, Mainz, Frau Butke, Porträt, zweite Schicht, was los? Was wollen Sie? Sie wollen Sie besperren, warum denn das? Entschuldigen Sie bitte mal. Ach so, weil wir in Goethes Faust den Teufel gestrichen haben. Ja, aber, was verlangen Sie denn von uns? Also, unser Intendant ist katholischer als der Kardinal Prinz. Ja, nee, dann. Übermorgen bringen wir einen blauen Engel, da wird die Dietrich geschnitten. Ja. Ja, ja, in 14 Tagen gibt's im Westen nichts Neues, spielt alles im Osten. Sie merken, es kommt was auf Sie zu. Ja, ja. Was ist bitte? Alter, abgehängt. Alter, Bismarck. Wieder einer mehr, der ARD, wa? Alter, Bismarck-Anhänger, ne? Was soll sagen? Mir ist es doch egal. Ja. Bei mir rufen ja viele an. Ich möchte sagen, alle rufen ja an, weil ich ja Bescheid jetzt. Ich kenne sie alle in Mainz hier. Kennen sie Mainz alle. Oho, alle kenne ich sie. 33% kenne ich aus Berlin, 33% von der Ufer, 33% kenne ich von 33. Ich kenne sie alle hier, alle. So werden Sie sagen, 33% Ja, 100% die arbeiten wir ja nie. Nein. Können wir ja nicht. Wir haben ja so viel Schulden. Wir haben ja so viel Schulden. Da nützt das Steueraufkommen von den Nutten ohne. Nein. Ich sage ja immer, erst wenn der dritte deutsche Fernsehen so viel Schulden hat wie Mainz, erst dann kann sich Peter Bönisch mit dem Farbfernsehen in der Rechtssendung mit dem lieben Gott erlauben. Aber vorher nicht. Nein, vorher. Tag, Herr Valerian. Ach so, auf Wiedersehen, Sie gehen. Valerian, kennen Sie, netter Junge, das ist der Megalein aus Mainz hier. Der ist nett, der sieht immer so ein bisschen aus wie unser Dackel, wenn er Kopfschmerzen hat, aber ist nett. Sehen Sie mal zum Beispiel Pepper, ja, unser Kohlenkassierer hier, der Hausherr hier, kennen Sie doch, Pepper, ne? Der so aussieht wie Amren, gespielt von Rock Hudson, ne? Den Riecher hat er von De Gaulle, reden kann er wie Erlert, einzig was ihm fehlt, ist das Geld von Müllemann. Aber sonst noch alles. Sie müssen ja nicht so lachen, das ist ein echter Blattzeimenschädigter, glauben Sie es mir, wirklich? Außerdem, was wollen wir von dem? Der Mann hat ja hier was hergestellt. Das ist ja was, Kinder. Das ist ja ein Gebäude, ne? Das Haus hier, in dem Haus gibt's alles, sag ich. Alles! Was soll sein? Ich freue mich schon auf den Tag, wo der Eisbahn geheizt wird, damit der Mieter endlich mal was Wasser haben. Oh, jawohl. Das Haus hat so ein bisschen was, wissen Sie, das Haus hat ein bisschen was vom Gegensatz zum Krankenhaus, ja? Wenn Sie hier gesund drin gehen, kommen Sie mit Rheuma wieder raus. Ne? So zieht das hier, der zieht ja unverschämt. Leute, wir hatten eine Frau mit einem Kinderwagen gesehen, hat so gezogen und an der Heilen-Seebrücke hat sie wieder gehabt. Ja, Europa-Center muss man gesehen haben, also wirklich. Also ich war ja damals gerade da, als die Königin da war. Also ich muss Ihnen sagen, die Königin, oh, war das ein Jubel. Als die Königin hier, also wirklich, also wissen Sie doch, Lieschen Windsor hat da die Dings haben die Leute gejubelt, sag ich, um die Königin. Also was ist die Quintessenz? Was ist sie denn? Wir brauchen eine Königin, jawohl! Mit der Weinkönigin aus Rüdesheim ist es doch die Dauer nicht getan. Ja. Wir brauchen eine richtige, effektive Königin, jawohl! Wilhelmine die Erste würde sich ja gut anschauen. Zweites deutsches Fernsehen, Mainz, kaputt. Was ist los? Wer ist denn da? Rainer Maria. Rilke, sind da Mimmel, was wollen Sie? Ach so! Rainer ohne Maria, nur Barzel. Entschuldigen Sie bitte, ja. Herr Barzel, was wollen Sie denn? Also Sie wollen Sie beschweren, schon wieder mal. Warum denn? Weil Sie bei uns keine eigene Sendereihe haben. Ja, da hören Sie mal nicht. Also Herr Barzel, beim besten Willen, das geht nicht. Wir haben so viele unbeliebte Sendungen, noch eine können wir es nicht haben. Sagen Dankeschön. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen, hoffen wir, Sie behalten uns in Erinnerung. Bis zum Wohls, alt und jung. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben Sie gern gesehen. Besser wär's, Sie hätten fern gesehen. Ach, Sie hätten denn sich viel erspart, Eintritt und Verzehr, Nervengeist nebenher, Dank gesehen. Wie sagt unser Reichsmarschall Göring, wenn wir diesen Krieg verlieren, möge uns der Himmel gnädig sein. Nun wohl, uns wahre gnädig. Dankeschön, Deutschland, Dankeschön. Niemand weiß, wie wird's weitergehen. Eins jedoch, das ist sonnenklar. Diese 20 Jahre waren doch unheilbar, wunderbar. Dankeschön allen Herren in Bonn. Sehen Sie wohl, sowas kommt davon. Vor 20 Jahren hätten Sie fliehen müssen. Dankeschön, man hat mir gesagt, wer jetzt so viel fragt, sich beklagt, der soll gehen. Wiedersehen. Bitte unterschreiben Sie jetzt. Ja, geben Sie her, das möchte ich sehen, was ich nicht unterschreibe. Dankeschön, Dank auf den Parteien. Dank für den 1000-D-Mark-Schein. Danke, dass wir so dusselig waren. Denn vor 20 Jahren war alles vorbei, war alles noch drin. Doch war verspielt der Beginn. Hängt hier nicht irgendwo noch der Fragen von Hitler aus der Garnisonkirche? Vietnam ist mein Krieg, wo ich mich völlig aushalte. Mit der Vergangenheit wird es wohl hier keine Zukunft haben. Ich bitte Platz zu behalten und die Vergangenheit aus dem Spiel zu lassen. Lasst euch, Leute, nur immer wieder von Neuem irreführen. 10 Männer wie Sie und die Demokratie wäre nicht so anfällig. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vorsehung hin, Vorsehung her. Die Notstandsgesetze. Auf die Idee muss erst mal einer kommen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Kultwink.